Was wollen wir, wenn wir die allerseligste Jungfrau Maria mit, wenn wir die allerseligste Jungfrau Maria mit den Worten des Erzengels grüßen? Wenn wir die allerseligste Jungfrau Maria mit den Worten des Erzengels grüßen, freuen wir uns mit ihr und gedenken der einzigartigen Vorzüge und Gaben, welche Gott ihr vor allem an, vor allen anderen Geschöpfen gewährt hat. Freuen uns mit ihr, das ist vom Griechischen, Kaire, griechische Gruß ist freue dich. Gedenken der einzigartigen Vorzüge und Gaben, welche Gott dir vor allen anderen Geschöpfen gewährt hat. Eben die Gnadenfülle von Anfang an, durch das Privileg der unbefleckten Empfängnis.